Upon Santa Cruz Airport focus the thoughts of the whole of India. Ein Papst in Indien, das hatte es noch nie gegeben. Paul VI. Besuchte im Dezember 1964 Bombay. Ein internationales Glaubenstreffen für Katholiken fand statt in einem Land, in dem Christen bis heute eine kleine Minderheit sind. Nach Kalkutta zu Mutter Teresa kam der Heilige Vater nicht, aber er hatte von ihrer Arbeit gehört. Tief beeindruckt schenkte er ihr das Auto, mit dem er in Bombay gefahren war. Mutter Teresa ließ es für ihre Arbeit versteigern. Der erste Papstbesuch in Indien brachte ihr aber noch eine weitere Anerkennung aus dem Vatikan. Ihr Orden, die Missionarinnen der Nächstenliebe, erhielt das Decretum Laudes. Das ist sozusagen die Beförderung von einem kleinen, lokalen Orden zu einem weltweit agierenden. Seit dem 1. Februar 1965 ist der Orden Mutter Teresas nicht mehr dem Ortsbischof unterstellt, sondern direkt dem Papst. Bis heute arbeiten Mutter Teresas Nachfolgerinnen am Gründungsort im Hospiz Nirmal Hirdai in einem ehemaligen Tempel für die Göttin Kali. Kalkutta heißt inzwischen Kolkata und die Schwestern gehen auch nicht mehr persönlich durch die Slums, um leidende Menschen einzusammeln. Die Behörden bringen die Sterbenskranken ins Hospiz und Kinder ins unweit gelegene erste Kinderheim des Ordens. In den Häusern aber gilt das Prinzip Mutter Teresas. We have a special vow with God. Wir haben ein spezielles Gelübde vor Gott, von ganzem Herzen und kostenlos den Ärmsten der Armen zu dienen. Wir nehmen keine Regierungsgelder, nur freiwillige Spenden. Denn Jesus sagte, was du für den Geringsten getan hast, hast du für mich getan. Seit 1965 ist der Orden nicht nur über Kalkutta hinausgewachsen, sondern annähernd weltweit vertreten. 758 Häuser in 139 Ländern verzeichnet die Webseite des Ordens. Gepflegt wird sie in Kalifornien. In 6 europäischen Sprachen ist sie verfügbar, aber in keiner der indischen Sprachen. Obwohl Mutter Teresa direkt nach der Unabhängigkeit von den Briten 1947 Inderin geworden war, obwohl sie schon 1962 den höchsten indischen Verdienstorden erhalten hatte. Lange vor dem internationalen Ruhm und dem Nobelpreis von 1979. Mit dem Ruhm und der Bewunderung kam auch die Kritik an der Arbeit. Besonders harte seit den 90er Jahren von Arup Chatterjee, einem indisch-britischen Arzt und Autor. Schauen Sie sich doch nur die Bilder von den Hospizen an. Die Menschen dort haben nicht mal richtige Betten, keine Spur von Mitgefühl. Und stellen Sie sich vor, zu Lebzeiten Mutter Teresas war es offizielle Vorgabe, Spritzen immer wieder zu verwenden, als HIV gerade bekannt wurde. Zu den Vorwürfen, Armut nicht zu bekämpfen und Kranke nicht heilen zu wollen, hat die deutsche Ärztin und Mutter Teresa Schwester Andrea Bonk 2007 gesagt: Wir werden nie regelrechte Krankenhäuser haben. Wir werden versuchen, außerhalb des Krankenhauses alles zu tun, um den Menschen zu helfen, ohne das Krankenhaus zu besitzen und ohne davon, wie soll ich sagen, besessen zu werden. Wir müssen frei bleiben, um hinauszugehen zu den Familien, zu den Armen, zu den Leuten auf der Straße. Als im vergangenen Sommer Vorwürfe des Kinderhandels wegen illegaler Adoptionsfreigaben gegen ein indisches Kinderheim des Ordens erhoben wurden, verschärfte auch das hindu-nationalistische Lager die Kritik an der heiligen Mutter Teresa. And I'm saying that if you have got multiple. Wenn es doch so viele Beweise für ihre Kriminalität gibt, warum sollte sie in unserem Land als Nobelpreisträgerin gefeiert werden? Nationalistische Politiker wie Subramaniam Swami würden Mutter Teresa am liebsten alle Auszeichnungen aberkennen und die Arbeit des Ordens in seinem Ursprungsland weitgehend einschränken.